Album Genie Shit. Du hörst das Intro und liebst es. Ruf mich an, wenn du Beef willst. Ich zeig dir kurz, wer der Chief ist. Jede Zeile von mir ist G-Shit. Ich zeige dir, was ein Beast ist. Zeig mir deinen Flow, ich zeig dir meinen Flow. Ich rappe kurz und überbeat es, ey. Rapper haben Hepatitis B. Mir wurde Rap in die Wiege gelegt. Wenn ich irgendwann mal tot bin, sind die Texte Legende, so wie die Beatles. Ich fing an vor paar Jahren mit deinem Gedanken. Ich wollte mal auf dem Thron sitzen, rebellieren und alles zerstören. Ich wollte gegen den Strom schwimmen. Ich klemme dein Hintern mit einer Beretta und donnere damit auf andere Rapper. Der Rebel macht wieder mal Stress ohne Grund. Ich zerfetze die anderen in dumm Punkt. Kein Komma, kein Strich, nein. Dieser Scheiß ist die Eins und zerreißt. Das hier ist eins bis unendlich. Das A bis Z, das hier ist das ganze Alphabet. Keine Kontinente mehr, Komplimente her, der gesamte Planet. Krank wie ein Trinker ohne Wodka, blinder ohne Stopp, Mann. Dieser Scheiß ist der Herbst, Frühling, Winter und der Sommer. Der Beginn und der Anfang, das Ende und der Schluss. Das Feuer, das Wasser, die Erde und die Luft. Ja, dieses Jahr mach ich Skandale für mein Portemonnaie. Solange bis mein Name im Stern steht wie bei Walk of Fame. Du siehst mich auf roten Teppichen mit Stil, mit ner Granate in der Hand, als wäre ich im Krieg. Seit Derdo Derdo ist das Rebel seine Show. Die anderen Rapper sind nur broke, machen auf Ghetto und so. Ich schlage die minderbemittelten Affen mit rechten Jabs tot. Alles nur dreckige weiter mit billigen Second-Hand-Flows. Ränge den Backpack, Rap jetzt weg. Bring echten Chef-Rap back. Slash Hashtag Rap-Revolution. Rap-Revolution. Rap Revolution.